Jesus ist wunderbar. Jesus tut Wunder. Vor vielen, vielen Jahren, für die, die heute das erste Mal hier sind, ich bin Reinhard Hirtler, bin Österreicher, seit 26 Jahren verheiratet mit einer wunderschönen Frau, habe zwei erwachsene Kinder von 23 und 25 Jahren, die sind schön groß, so 1,85 und 1,91. Größe, sie nennen mich übrigens Papa Schlumpf. Bei mir zu Hause bin ich Papa Schlumpf. Ich habe früher immer gern mit meinen Jungs so herumgedollt und herumgerauft. Und als ich nach Hause gekommen bin von irgendwelchen Reisen, haben sie gesagt, der Papa ist nach Hause, los auf ihn, Attacke Papa. Und wir sind dann am Boden herumgerollt und haben dann herumgerauft und einfach so richtig toll Spaß gehabt. Wenn ich jetzt nach Hause komme und ich höre, der Papa ist zu Hause, laufe ich ganz schnell, weit weg. Weil das letzte Mal, als ich nicht gelaufen bin, nahm ich der Kleine mit 1,85 und der viel Bodybuilding macht, hob mich hoch und schmiss mich zum Großen. Und so ging es dann hin und her. Seitdem läuft Papa Schlumpf. Die Größe haben Sie von meiner Frau. Meine Frau ist 1,83 Meter groß. Das Schöne an so einer Ehe ist, dass ich aufschaue zu meiner Frau. Der einzige Nachteil ist, ich habe das Gefühl, sie schaut herab auf mich. Aber sonst sind wir recht glücklich verheiratet. Ich bin Österreicher, lebe jetzt in Amerika. Ich liebe Jesus mehr als alles andere in der Welt. Er ist wunderbar, er ist toll, er ist real, er existiert. Ich habe keine Religion, weil Christentum ist keine Religion. Ich lebe in einer Beziehung mit Jesus Christus und dem allmächtigen Gott. Und das soll so bleiben. Heute Nachmittag haben wir wieder einen Heilungsgottesdienst und ich wurde gebeten, nicht zu lange zu reden. Ich werde mich versuchen, daran zu halten. Versprechen tue ich gar nichts, aber probieren tue ich es auf jeden Fall. Das ist zumindest schon etwas wert. Ich persönlich befinde mich auf einer Reise in meinem geistlichen Leben. Und die Reise, auf der ich mich befinde, ist folgendermaßen. Ich möchte alles, was die Bibel sagt, 100% glauben und erleben. Ich weiß nicht, wie viel es von euch so geht, aber ich habe irgendwie so satt, dass wir die Bibel an die Kultur anpassen, die Bibel an unser Leben anpassen, die Bibel an unsere deutsche Denkweise anpassen und die österreichische ist ja auch nicht viel gescheiter, die ist ja oft so verkorkst und kompliziert, dass dann wir die Bibel kompliziert machen, wenn in Wirklichkeit unsere Denkweise verkorkst ist. Und ich bin eben auf einer Reise, wo ich gesagt habe, Herr, ich lese deine Bibel und was drin steht, nehme ich als bare Münze. Aus, fertig, Ende. Das hört sich jetzt alles so toll und begeisternd an und sagen wir alle laut Amen dazu in christlichen Kreisen und das gefällt uns ja. Aber wenn wir das wirklich zu leben beginnen, schaut's etwas anderes aus. Zum Beispiel, die Bibel sagt, betet so. Vater unser im Himmel, gib uns unser tägliches Brot heute. Das heißt, wenn du dir je einen Gedanken machst um das Morgen und wie du die Rechnung morgen bezahlst, lebst du das Vater unser schon nicht. Jetzt wird's eng, gell? Der Herr hat zu mir im vorigen Jahr gesprochen, hat gesagt, es wird Zeit, dass du die Arbeit und jeden Gehalt aufgibst und hinter dir lässt und nur mehr dahin fahrst, wo ich dich hinschicke und wirklich glaubst, dass das Vaterunser funktioniert und ich dir täglich das tägliche Brot gebe. Ich habe eine Frau zu Hause, habe Kinder zu Hause, die Miete muss bezahlt werden und die anderen Rechnungen auch. Ich schlafe jeden Tag gut. Weil wenn die Rechnung morgen gezahlt werden muss, mache ich mir heute nicht einmal einen Gedanken darüber. Weil ich auf einer Reise bin, die Bibel tatsächlich zu glauben und auch zu leben. Also mein tägliches Brot, heute habe ich gewohnt, heute kriege ich glaube ich Abendbrot auch noch, gell Karin? Die Karin hört gerade nicht auf mich. Monika, Entschuldigung. Eine meiner größten Schwächen ist, ich merke mir Namen nicht. Zu Hause sage ich oft, du David, komm her, sagt mein Bub, Papa, wir haben keinen David, wir haben einen Daniel und einen Christopher. Also nimm's nicht persönlich. aber Ground habe ich heute, Abendbrot kriege ich heute auch noch. Also was brauche ich mir, um morgen Gedanken zu machen? Aber wisst ihr, wir müssen wirklich zu einem Punkt kommen, wo wir die Bibel als hundertprozentig wahre Münze wirklich nehmen. Alles, was Gott gesagt hat, müssen wir so glauben. Denn nur wenn wir es so glauben, werden wir es erleben. Die Einstellung ist oft, Gott, sagen wir das, dann glaube ich es da. Ich muss aufpassen, dass ich nicht da österreichisch rede, weil sonst versteht sie mich nicht. Versteht sie? Machen wir so. Sollte ich etwas sagen, was ihr nicht versteht, dann hebt eure Hand ganz hoch. Und dann hole ich jemanden zum Übersetzen. Aber weißt du, unsere Einstellung ist oft so, Gott, sagen wir das und ich glaub's. Und Gott sagt, na, glaub's und ich sag's da. Versteht ihr das? Du glaubst es und ich zeige es dir. Wir sagen, Gott, du zeigst es mir und ich glaube es. Aber es funktioniert nicht so. Dieser Raum ist voll von Wundern. Gibt's für mich überhaupt keine Diskussion. Ich habe im Jahr 2012 mehr als 1000 dokumentierte Wunder gesehen und erlebt. Ich habe zu meiner Frau gesagt, im Jahr 2012, ich habe kein Interesse, das Jahr 2013 zu beenden, ohne dass ich endlich auch blinde Augen geöffnet sehe und Krüppeln wirklich gehen sehe. Das ist meine Entschlossenheit, danach strecke ich mich aus. Ich bin noch lange nicht da, wo ich sein soll, weil wir sollen ja da sein, dass jeder Christ größere Werke tut, als Jesus sie getan hat. Das steht ganz klar in der Bibel, steht in seinem Wort. Jesus meint, was er sagt. Kennt ihr die Geschichte, wie dieses fünfjährige Mädchen beim Frühstückstisch einmal so gesessen ist und der Papa hat da so Andacht gemacht und dann lesen sie da von irgendwelchen Wundern und der Papa sagt, naja, das hat Jesus nicht so gemeint und das hat er nicht so gemeint und das ist geistlich zu verstehen. Dann sagt das fünfjährige Mädchen, du Papa, wenn Jesus nicht gemeint hat, was er gesagt hat, warum hat er dann nicht gesagt, was er gemeint hat? Drum sagt Jesus ja auch, ihr müsst werden wie die Kinder. Einfach kindlich glauben, dass Gott das meint, was er sagt. Jesus sagt, größere Werke werden die an mich glauben und danach strecke ich mich aus und ich werde mein Leben nicht beenden, ohne dass ich das erlebe. Am Dienstag war ich in Sao Paulo in Brasilien. Am Mittwoch am Abend, als ich schon vom Gottesdienst rausging, ich war schon draußerhalb der Mauern, war schon beim Nachhausegehen, es war spät auf Nacht, müde war ich, es war anstrengend, 14 Tage schon hinter mir. Und als ich dann nach Hause, beim Rausgehen sind, sehe ich einen Mann mit Krücken. Daraufhin bin ich ihm nachgelaufen. Und habe mir gedacht, jetzt holen wir uns das erste Krippel, das geht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, darf ich bitte für dich beten? Er hat gesagt, ja, okay. Ich habe ihn mit Öl gesalbt, ich habe gebetet, er hat einen Motorradunfall gehabt und der rechte Bein war komplett kaputt, er konnte nicht gehen mit dem rechten Bein, mit den Krücken oder sich da hingeschleppt und er hat unwahrscheinliche Schmerzen gehabt und da war beim Kegel alles ausgekegelt und kaputt und ich habe mit ihm gebetet und er war völlig schmerzfrei, in einem Augenblick. Und ich sage zu ihm, geh. Und er sagt, es tut zwar nichts weh, aber ich kann nicht gehen. Es ist ja alles kaputt. Daraufhin habe ich mir gedacht, Jesus hat für den Blinden gebetet und hat gesagt, was siehst du? Und er hat gesagt, ich sehe Menschen wie Bäume herumgehen. Und Jesus gesagt, kein Problem, bet mal, noch einmal nicht. Und hat das noch einmal getan und der Mann wurde sehen. Und so mach's ich auch. Dann beten wir halt noch einmal. Und der dritte Mal, und der vierte Mal, und der fünfte Mal, und der sechste Mal. Nicht wahr? Es ist dir kein Problem. Und da habe ich für den Mann noch einmal gebetet und habe gesagt, und jetzt geh. Und habe die Krücken genommen. Die Krücken ist durch die Luft geflogen, so hoch. Ich habe gedacht, wenn der nicht einer fängt, der kriegt sie auf den Kopf und da braucht man noch ein Wunder. Der Mann ist gelaufen, gesprungen, der hat Kniebeugen gemacht, der ist gehüpft, so wie es im Neuen Testament steht. Und ein klein bisschen um die Ecke. Und ein klein bisschen um die Ecke stand ein anderer mit Krücken, der hat das ganz genau skeptisch beobachtet. Und nachher das gesehen hat, humpelt er zu mir und sagt, glaubst, kannst du für mich auch beten? Dann haben wir zwar ein paar Krücken gehabt, die wir nicht braucht haben zum nach Hause gehen, weil Jesus hat ihn auch geheilt. Wisst ihr, Jesus liebt es, Wunder zu tun. Im Lukas Kapitel 8 gibt es eine Geschichte. Diese Geschichte kennt ihr bestimmt alle gut. Ich erzähle sie euch nur schnell der Zeit wegen. Lukas 8, Jesus war unterwegs und ein Mann kommt zu ihm, der heißt Jairus. Und dieser Jairus sagt, geh Jesus, bitte komm und heil meine Tochter, die liegt im Sterben. Die Lutherbibel hat das so übersetzt, sie liegt in den letzten Zügen. Und ich habe mir immer zu meinem Papa als Kind schon gesagt, Papa, die haben damals schon einen Zug gehabt. Und mein Papa sagt, nein, das bedeutet ja was anderes. Drum nehmen wir nicht die Luther-Übersetzung heute, nehmen wir eine andere, die sagt, sie lag im Sterben. Auf jeden Fall, diese Tochter lag im Sterben. Es gab keine Hoffnung mehr. Jesus ging sofort mit ihm mit. Warum ging Jesus sofort mit ihm mit? Die Bibel sagt, hört gut zu. Die Bibel sagt, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Kolosser 1. Das Ebenbild, das hundertprozentige Abbild. Wenn du wissen willst, was Gott möchte, was Gott zu tun, was Gott gerne tun will, wenn du wissen willst, was das Herzensverlangen Gottes ist, musst du schauen, wie Jesus war, als er auf der Erde gewandelt hat. Das musst du studieren und meditieren und durchschauen. Jesus ging überall dorthin, wo Not war. Jesus begegnete der Not. Jesus liebte es, die Kranken zu heilen. Jesus war von tiefstem Mitleid bewegt, als er die Kranken sah. Jesus ist sofort mit ihm mitgegangen, ohne theologische Diskussion. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er drückte das Herz Gottes aus. Gott will Menschen heilen. Gott will Wunder tun. Gott will den Nöten der Menschen begegnen. Das ist sein tiefes Verlangen. Jesus ging sofort mit diesem Mann mit. Als er unterwegs war, sagt die Bibel, war eine große Volksmenge, die hat Jesus bedrängt. Wisst ihr, wo Jesus ist? Da ist auch immer eine Volksmenge und vor allem, das sind auch die kaputten und fertigen Leute. Der Grund, warum die Kirchen leer sind und nicht voll ist, weil der Jesus der Bibel nicht drinnen ist und weil wir eine Religion verkauft haben. Weil wo der Jesus der Bibel aufkreuzt, sind auch die Menschen und die Sünder. Wir müssen allerdings auch aufpassen. Ich habe nämlich vor kurzem in England in einer Freikirche gesprochen, eine ganz eine nette, gehobene Freikirche in einer Stadt, wo lauter gute Leute wohnen und wo so etwas bessere Leute in der Freikirche sind. Und dann habe ich die Frage gestellt, wer von euch wünscht sich die Gegenwart Jesus? Wer von euch wünscht sich, dass wir so werden, wie es zur Zeit Jesus war, als er auf Erden gewandelt ist und Jesus dann wirklich physisch unter uns ist und unseren Nöten begegnet und allem so, ja, das wäre schön. Und es war so eine richtig tolle, fromme Gemeinde. Daraufhin habe ich gesagt, stellt euch einmal vor, nächsten Sonntag geht die Tür auf. Herein kommt ein Mann. Dieser Mann hat eine stadtbekannte Hure mit ihm. Die hängt drauf auf ihm, die küsst ihn, der setzt sie hin mit ihr mitten im Gottesdienst, dann fängt er an, ihre Füße, diese Hure, seine Füße abzuschmusen, fängt zum Heulen an, mit den Haaren ganz zärtlich trocknet sie seine Beinchen und küsst sie ganz leidenschaftlich. Was würden die meisten Kirchen tun? Entschuldigung, so benimmt man sich nicht im Gottesdienst, bitte. Aber die Frau würde sich beirren lassen, die würde heulen und weinen und küssen und ihn ganz liebkosen. Daraufhin würden die meisten Kirchen den Ordner holen und ihn hinausbuxtieren. Und ich habe gesagt, ihr habt soeben Jesus aus der Kirche geschmissen. Jesus liebt die Sünder. Er liebt die Sünder über alles. Jesus liebt es, sich zu erweisen. Er hat ein Herz voll Mitleid, ein Herz, das nur so von Mitleid trieft für die Menschen, die ihn dringend brauchen. Und als Jesus da unterwegs war, da war eine Riesenvolksmenge. Da war eine Frau. Die Frau hat seit vielen, vielen, vielen Jahren Blutungen gehabt. Die Blutungen haben sich nicht stoppen lassen. Sie hat ihr gesamtes Geld ausgegeben für die Ärzte. Das verstehen wir in Deutschland nicht. Ich verstehe das. Ich lebe jetzt in Amerika und weder meine Frau noch ich noch meine Kinder haben eine Krankenversicherung. Und wir gehen auch nicht zum Arzt, weil das ist, da ist das ganze Geld Fuchigago. Versteht sie das auf Deutschland? Fuchigago? Weg. Das ganze Geld ist weg. Putsch, genau, Putsch. Das Geld ist weg. Und diese Frau ist auch so gegangen. Die hat alles, was sie gehabt hat, ausgegeben, damit sie endlich gesund wird. Und die Bibel sagt, am Ende war es schlimmer mit ihr. Keine Hoffnung, keine Chance. Jetzt blieb nur mehr eins über. Sie sprach in dem Herzen, wenn ich nur Jesus berühre, ich weiß, dann wäre ich gesund. Und sie drängte sich durch die Volksmenge. Jetzt musst du dir das Bild nicht vorstellen. Alles war gegen diese Frau. Die Bibel sagt, sie berührte sein Kleid und plötzlich war sie gesund. Sie war vollkommen geheilt und Jesus stoppte mitten in der Volksmenge und Jesus sagt, wer hat mich berührt? Alle haben es verleugnet, sagt die Bibel. Daraufhin sagt Petrus, der war immer der Erste, der geredet hat, darum habe ich ihm so gern Mengen. Daraufhin sagt Petrus, Jesus, siehst du nicht, wie viele dich bedrängen? Jeder hat dich berührt. Jesus sagt, nein, jemand hat mich anders berührt. Jemand hat mich so berührt, Kraft ist aus mir ausgegangen. Die Frau wurde erkannt, sie fiel vor Jesus nieder und sie bekannte und erzählte alles. Und Jesus sagt zu ihr, sei guten Muts, dein Glaube hat dich geheilt. Glaube setzt die Kraft Gottes frei. Glaube setzt die Kraft Gottes frei und Glaube bringt die Wunder, die bereits existieren, die in diesem Raum sind, die jetzt heute Nachmittag hier sind, die Teil unseres Lebens sind. Glaube bringt das Wunder in meine Welt und lasst es zur Realität werden. Das Problem ist, dass wir oft nicht wirklich Glauben haben, weil der Kopf, sie wehrt dagegen und sagt, na, das kann doch nicht sein. Wer weiß, ob Gott mich heilen will oder möchte oder mag, ob ich es mir verdient, vielleicht habe ich was falsch gemacht. Hör zu. Die Heilung ist ein Geschenk und ein Geschenk kannst du nicht bezahlen. Kannst du nicht bezahlen. Du kannst annehmen im Glauben, oder du kannst ewig herumdiskutieren, warum du doch nicht würdig bist, dass du diese Heilung jetzt empfangen kannst und sie dann doch nicht empfangen kannst. Aber du kannst sie dir nicht verdienen. Egal wie viel du bezahlst, egal wie viel du gibst dafür, egal was du tust dafür, du kannst sie dir nicht verdienen. Du kannst Gott nur bitten, dass er dein Herz erfüllt mit diesem kindlichen, göttlichen Glauben, der dich annehmen lässt. Für mich ist es überhaupt keine Frage und kein Thema. Gott liebt es, Menschen zu heilen. Gott will Menschen immer heilen. Jesus hat das im Neuen Testament ganz klar bewiesen und klar belegt. Diese Frau wurde sofort gesund. Und als diese Frau ihn berührt hat, wisst ihr, wir haben oft so die Vorstellung, die Frau ist nur kurz hin und hat nur Jesus so berührt. Das griechische Wort, in dem wir ja den Urtext vom Neuen Testament haben, ist eine ganz starke Aussage. Ganz stark. Das Wort berühren bedeutet, sie ergriff es ganz fest und war entschlossen, es nicht loszulassen. Und wisst ihr, und das ist biblischer Glaube. Ich lass dich nicht mehr los, Jesus. Ich lass dich nicht mehr los. Sie hat sich durchgedrängt durch die Volksmenge. Sie dürfte laut jüdischem Gesetz ja gar nicht in der Öffentlichkeit sein. Mit ihren Blutungen dürfte sie das gar nicht. Sie hat alles gegen sich gehabt, aber sie war fest entschlossen, Jesus zu ergreifen und Jesus nicht loszulassen. Hört mir zu. Jesus ist alles, was wir brauchen. Wir müssen aufhören, unsere Hoffnung in Menschen zu setzen. Wir müssen aufhören, Menschen nachzulaufen. Wir müssen aufhören, uns an Menschen zu klammern. Wir müssen alles außer Acht lassen. Wir müssen uns an Jesus klammern und Jesus ist für uns genug. Nur er ist gestorben für unsere Heilung. Nur er ist gestorben für unsere Sünden. Nur er ist der Heiler. Nur er ist der Retter. Nur er ist der Löser. Nur er ist der Befreier. Im April diesen Jahres saß ich im Flugzeug und flog nach Seattle in Amerika. Von dort, wo ich wohne, in Charlotte, North Carolina, das ist ganz am anderen Ende, so 3.500 Kilometer weit von mir entfernt. Und ich musste da mit zwei Flugzeugen hinfliegen und es ging mir gut. Ich fühlte mich pudelwohl, ich war quietschvergnügt und fröhlich und freute mich auf eine dreitägige Konferenz. Als ich im ersten Flieger saß, plötzlich wurde ich ganz hundselendiglich krank. Es ging mir so dreckig, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe gekotzt, ich hatte Durchfall, es ging mir wirklich dreckig. Ich krieg nie Fieber. Meine Frau sagt, in 26 Jahren verheiratet hast du erst einmal ein Fieber gehabt. Das war das zweite Mal. Ich kam dort an mit hohem Fieber, total zittrig am ganzen Körper mit Schüttelfrost und es ging mir wirklich schlecht. Diese Leute holten mich am Flughafen ab. Ich wollte ihnen nicht sagen, wie schlecht es mir ging, weil da war eine Konferenz angekündigt. Ich wollte die Leute nicht enttäuschen. Also haben sie mich ins Hotel geführt. Ich rief sofort meine Frau an. Ich so, Liebling, bitte Bett für Obst und hab müssen laufen wieder. Aber sie hat für mich gebetet. Ich ging am Abend, schleppte ich mich zum Gottesdienst. Ich habe geschaut, wo ist die nächste Tür, damit, falls sie wirklich rennen muss, ich rennen kann. Und die habe ich alles ausfindig gemacht und stand dann nach vorne. Es ging mir aber so hundselendig. Ich könnte das nicht vorstellen. Und wie ich dort so beim Predigen war, zeigt mir der Heilige Geist einen jungen 28-jährigen Mann auf, der da sitzt in der ersten Reihe, die Schulter alles so schön in einer Schlinge und alles eingefatscht und alles. Und der Herr sagt, ich werde den jetzt heilen. Daraufhin habe ich Pause gemacht beim Predigen und habe gesagt, ich möchte euch jetzt etwas sagen. Jesus wird jetzt ein Wunder tun. Aber nur, wenn ihr eure Wartung nicht in mich setzt. Weil ich kann keinen heilen, weil wenn ich das könnte, die mich zuerst selber gesund machen. Bevor ich da euch was Gutes tun würde, die mich selber gesund machen. Kann ich aber nicht. Hab den jungen Mann gefragt, was los ist. Der hat beim Gewichtheben, ist ihm das Gewicht abgerutscht und hat ihm die Schulter zertrümmert. Daraufhin kommt er noch vor, wir beten für ihn. Am Ende des Abends hat er Schlagzeug gespielt, weil er bumpelgesund war. Jesus hat den Mann völlig geheilt. Wisst ihr, die Heilung ist in Jesus, nicht in Menschen. Ich habe nichts, ich kann nichts, ich bin nichts. Ich bin ein steirisches Würstel. Versteht ihr das? Ein Würstchen aus der Steiermark. Ein Steirerwaschel, sagen die Kärntner dazu. Ich bin ein ganz einfacher junger Mann aus der Steiermark, der Jesus liebt und der sich weigert, irgendetwas anderes zu glauben, als was die Bibel sagt. Jesus ging hin. Diese Frau berührte ihn und ihr Glaube setzte das Wunder frei. Aber wie das Ganze so passiert, plötzlich kommen die Diener vom Jairus und sagen, Jairus, mach dir keine Gedanken mehr, plage Jesus nicht länger, es ist vorbei, deine Tochter ist gestorben. Hoffnungslos, aus und vorbei. Lest das noch im Lukas 8. Was hat Jesus gesagt? Was war die Reaktion Jesus? Jesus sagte folgende, und er blickte ihn an und er sagte, was hat er gesagt? Glaub nur. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Aber sie ist tot. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Fürchte dich nicht vor den schlechten Nachrichten. Fürchte dich nicht vor dem, was der Arzt gesagt hat. Fürchte dich nicht. Glaube nur, weil Gott sagt in seinem Wort, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und dieser Jairus hat weiterhin geglaubt und Jesus hat dieses tote Mädchen zum Leben erweckt. Ich stehe heute vor euch als ein einfacher junger Mann, der absolut an die Wunder Gottes glaubt. Ich habe 5 taube Leute geheilt gesehen, allein im Jahr 2012. Ich habe unwahrscheinlich viele Dinge erlebt. Ich könnte euch Geschichten erzählen, einige passen in eure Theologie nicht, dann denkt ihr euch, jetzt spinnt er komplett. Andere würden euch freuen und würden euch viel Spaß machen. Ich selbst in meinem eigenen Leben war jahrelang schwerst krank. 12 Jahre lang schwerst krank. Die Ärzte haben gesagt, machen Sie Schmerzen zu Ihrem besten Freund, denn Sie können nie ohne diese leben. Während ich schwerst krank war, habe ich gepredigt, Jesus heilt und will immer heilen und habe für die Kranken gebetet. Mein Sohn war 7 Jahre schwerst krank. Meine Frau wäre vor 8 Jahren beinahe gestorben. Es ist ein Wunder, dass sie noch im Leben ist. Die Ärzte konnten sich's nicht erklären, wie meine Frau noch lebt. Konnten sich's nicht erklären. Beide meine Söhne waren lang schwer krank und im Krankenhaus. Ich habe alles miterlebt, was man nur miterleben kann an Krankheit und Leiden und Anfechtung und Schwierigkeiten und. Aber die Bibel lügt nicht. Die Bibel lügt nicht. Eines Nachts wurde ich munter. Es war 3.16 Uhr in der Früh. Der Grund, warum ich das weiß, ist folgender. Meine Frau hat auf ihrem Nachtkästchen so einen schönen großen Radiowecker stehen mit so schönen großen roten Zahlen. Du siehst gleich, wie spät es ist, wenn du in der Nacht munter wirst. 3.16 Uhr. Ich weiß nicht, wie es euch geht um 3.16 Uhr. Das ist an und für sich nicht die Zeit, wo man gerne munter ist, außer man ist Teenager. Das ist die Zeit, wo man halt gerne schläft. Ich wurde munter, ich war hellwach. Hell, wach und putzmunter. Gegenwart Gottes war in meinem Schlafzimmer. Ich spürte so richtig, wie Gott gegenwärtig ist und wie Gott hier ist. Hab die Zeit so genossen. Ich habe gebetet, mit Herrn geplaudert. Es war so richtig wunderschön. Irgendwann schlief ich wieder ein. Nächste Nacht. Ich wach mitten in der Nacht auf. 3.16 Uhr. Auf die Minute. Das Ganze ist so dahingegangen, mehr als 2 Wochen lang. Jede Nacht 3.16 Uhr, putzmunter. Gegenwart Gottes war im Raum. Ich habe das genossen, es war schön. Nächste Nacht wurde ich wach. Was glaubt ihr, welche Zeit? 3.19 Uhr. 3.19 Uhr. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, das ist ein komischer Kerl. Das Einzige, was aus meinem Mund gekommen ist. Ich bin auf meinem Bett gelegen. Ich habe auf die Uhr geschaut. Ich habe 3.19 Uhr gesehen. Und ich habe zu weinen begonnen. Und ich habe gesagt, Jesus, du bist zu spät. Das war das Einzige, was aus meinem Mund kam. Jesus, du bist zu spät. Und der Herr sprach zu meinem Herzen und sagt, ich komme niemals zu spät. Und es ist niemals zu spät für ein Wunder. Amen. Es ist niemals zu spät für ein Wunder. Amen. Niemals. Jesus schaute den Jairus an. Alle sagten, es ist zu spät für ein Wunder. Jesus sagt, hab keine Angst, glaub nur. Es ist niemals zu spät für ein Wunder. Und Jesus heilte dieses Kind übernatürlich, weckte sie wiederum auf von den Toten. Jesus war voll von Mitleid. Heute Nachmittag ist Jesus hier. Er ist voll von Mitleid. Er ist voll von Mitleid. Mitleid bewegt Jesus, dir deine Heilung zu bringen. Oh, wenn wir doch ähnlich unsere Köpfe unserem Herz unterordnen können. Wenn der Herr uns ähnlich zu dem Punkt bringen kann, wo wir unsere Köpfe unserem Herz unterordnen können. Glauben tun wir im Herz, nicht im Kopf. Wo wir ähnlich unser Herz ihm so weit öffnen können und sagen können, Herr, ich glaube. Herr, ich glaube. Oft verwechseln wir Hoffnung mit Glauben. Wir hoffen, dass Gott ähnlich ein Wunder tut, aber Hoffnung bringt die Wunder nicht in unser Leben. Nur Glauben setzt das Wunder Gottes frei. Wir müssen von der Hoffnung zum Glauben gelangen. Du kannst nur für das Glauben haben, wofür Gott bereits bezahlt hat. Nicht das, was du dir wünschst. Und solange wir uns nicht 100% sicher sind, vom Wort Gottes her, dass Gott mich heilen will, leben wir in der Hoffnung. Wir wünschen es uns, wir hoffen es, wir sehnen uns danach. Wir glauben, aber in Wirklichkeit glauben wir nicht laut biblischem Glauben. Biblischer Glaube setzt immer die Kraft Gottes frei. Ohne Ausnahme. Wenn wir glauben, haben wir einen Senfkorn, sprechen wir zu dem Berg und der Berg wird sich hinwegheben. Jesus tut Wunder. Jesus ist hier. Jesus liebt dich. Jesus hat Mitleid. Jesus hat Erbarmen. Möge er unser Herzen erfüllen und anzünden mit so einer richtigen, kräftigen Portion biblischen Glauben. Wisst ihr, da ist das Glaube Zeitwort und da ist das Glaube Hauptwort. Und ich möchte euch kurz den Unterschied erklären. Die Bibel sagt, Glaube ist eine Gabe Gottes. Der biblische Glaube, den gibt Gott uns. Die Bibel sagt, Glaube kommt vom Hören, Hören des Wortes Gottes. Die Bibel sagt, Gott hat jedem Christen ein Maß an Glauben geschenkt. Das heißt, in deinem Herzen ist ein gewisses Maß an Glauben, sonst könntest du hier gar nicht bekehrt sein. Weil ohne Glauben kannst du nicht bekehrt sein, das geht gar nicht. Das heißt, jeder von uns hat ein Maß an Glaube. Die Frage ist, was tun wir mit dem Maß an Glauben, das uns geschenkt wurde? Glaube ist wie ein Muskel. Wenn du ihn nicht verwendest, wird er schwach. Wenn du ihn verwendest, wird er stärker und stärker und stärker. Seit 30 Jahren habe ich mich fest entschlossen, ich werde meinen Glauben einsetzen gegen alle Widerstände, gegen alle Umstände, gegen alle Schwierigkeiten, gegen alle Prüfungen. Wenn mir die Umstände ins Gesicht schreien, jetzt ist es hoffnungslos, werde ich das Maß an Glauben, das ich habe, einsetzen und werde ich das Hauptwort, den Glauben, den Gott mir gegeben hat, mit dem Zeitwort, ich werde es tun. Ich werde nicht loslassen von dem, was Gott mir gesagt hat. Ich werde glauben, dass die Bibel wahr ist. Das ist meine Entscheidung. Den Glauben kann ich mir nicht aus den Zähnen herausziehen, den gibt Gott mir. Aber wenn ich nichts tue damit, wird mein Glaube keine Resultate bringen. Und es ist meine Entscheidung, mit dem Glauben, den Gott mir gibt, diese Entscheidung zu treffen und sage, und ich werde glauben, dass Gott, was er sagt, auch meint. Und ich werde mich nicht abbringen lassen und ich werde fest daran halten, dass mein Gott Wunder tun will. Wisst ihr, es ist nicht biblischer Glaube, zu glauben, dass Gott immer heilen kann und Gott alles kann. Biblischer Glaube ist zu wissen, dass er mich heilen will und wird. Und wenn wir nicht bei dem Punkt sind, dann müssen wir Inventur machen, Glaubensinventur. Und sagen, Herr, hilf mir. Hilf mir, zu dem Punkt zu kommen, wo dieser Glaube in meinem Herzen ist. Aber bis ich bei dem Punkt bin, höre ich nicht auf, mit dem Maß an Glauben, das du mir geschenkt hast, zu arbeiten. Die einzige Sicherheit im Leben besteht darin, uns ständig in Gebiete zu geben, wo wir mehr Glauben brauchen. Es ist keine Sicherheit darin, sich zurückzusetzen und auszuruhen, weil es zu anstrengend ist. Freunde, bitte hört mir zu. Die einzige Sicherheit im christlichen Leben ist darin, uns ständig bewusst in neue Gebiete zu geben, wo wir mehr Glauben brauchen. Da verwenden wir unsere Muskeln, dann kommen wir weiter nach vorn, unsere Muskeln wachsen, unser Glaube wächst und wir erleben mehr Wunder. Der Herr will Wunder tun. Der Herr will Wunder tun. Und heute Abend bete ich, dass viele von uns das Wunder empfangen können, das bereits uns gehört. Du kannst es nicht verdienen, wenn du später zum Gebet nach vorne kommst. Bet nicht, wenn du Vierer kommst. Tut das nicht. Kommt nicht davor und betet. Das sollt ihr doch nicht tun. Weil wenn ihr dann so betet, könnt ihr nicht empfangen. Wenn ihr kommt und empfangt. Das sind Leute hier, die sind vom Heilungsteam, die beten, die suchen den Herrn, die fasten, die haben Herz voll Glauben, die wollen euch Gabe der Heilungen freisetzen und mitgeben. Ihr kommt einfach nur und empfangt. Mit einem Herzenshaltung, Jesus, ich danke dir, dass du bereits Wunder für mich vorbereitet hast. Jesus wird Wunder tun.